Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel. Von einer ganz eigentümlichen Begegnung einiger Jünger mit dem auferstandenen Jesus erzählt Johannes in seinem Evangelium. Demnach waren einige Jünger am See Tiberias beieinander, darunter auch Simon Petrus. Der sagte irgendwann: Ich gehe fischen. Spricht daraus die Sehnsucht nach dem Alltag, nach dem Gewohnten, nach alledem, was in den Wochen und Tagen zuvor geschehen war? Jedenfalls halten auch die anderen das für eine gute Idee, fischen gehen, und steigen mit ins Boot. Aber sie fangen nichts in dieser Nacht. Der Morgen graut, und da sehen sie jemanden am Ufer stehen. Der fragt sie: Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworten: Nein. Und er: Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Klingt komisch, aber sie tun's, und es wird so brechend voll mit Fischen, dass sie es schier nicht mehr einholen können. Endlich kapiert's einer, und der sagt zu Petrus: Es ist der Herr. Als wäre das nicht schon eigentümlich genug, es geht noch weiter. Die Jünger legen wieder an Land an, und dort brennt ein Holzkohlenfeuer. Jesus hat quasi den Grill angeworfen, wie es so viele in den zurückliegenden sonnigen Tagen getan haben, wenn es auch nur für den kleinen Kreis möglich war. Fische brät er darauf und Brot liegt auch dabei. Und Jesus sagt zu den Jüngern: Kommt, es gibt Frühstück. Und er nimmt das Brot, gibt ihnen davon und genauso auch vom Fisch. Was für eine Geschichte! Allein schon, was Jesus als erstes zu den erfolglos vom Fischen zurückkehrenden Jüngern sagt: Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Das ist doch herzerwärmende Fürsorge. Wie wenn Mama fragt: Sag mal, hast du denn schon was gegessen? So steht Jesus einfach da und fragt und sorgt sich. Und die eben noch im Trüben fischten, schöpfen jetzt Hoffnung. Müde sind sie und frustriert, geschafft von einer zermürbenden Nacht, und hungrig, und da steht er am Ufer, er, das Brot des Lebens, das Brot, das der Himmel geschickt hat. Und er sagt ganz einfach: Kommt, Frühstück! Was für ein Morgen! Ein herzlicher Empfang, das Frühstück bereitet. Schon ehe die Jünger ihren Fang beisteuern können, hat Jesus am Ufer längst alles fertig. Kommt, denn es ist alles bereit. Bringt euren Fang mit, aber seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Was sich gerade eben noch wie Ende anfühlte, ist nun endgültig ein neuer Anfang. Es ist Gott selbst, der da durch und in Jesus im Licht des anbrechenden Morgens steht und uns erwartet. Ob die Netze voll oder leer sind, er hält Blickkontakt, auch in trüben Stunden. Das bleibt gewiss. Er kommt hinein in diese Morgenstunde, auch wenn sie kein Gold im Mund hat. Und auf seinen Rat hin wollen wir dann doch weiter unsere Netze auswerfen, auch wenn wir dabei immer noch auf Abstand bleiben müssen. Wir ziehen am gemeinsamen Strang, aus Fürsorge füreinander. Wir gehen weiter oder bald wieder an die Arbeit, denn gewiss gibt es noch viel zu tun. Aber bevor wir das tun, lassen wir uns Gottes Fürsorge gefallen. Kinder, kommt frühstücken. Und aus der Hoffnung von Ostern heraus beten wir: Wie neu geboren. Gott, so fühle ich mich, spüre das Leben, das in mir erwacht, fasse Mut, dem meine Angst und Zweifel weichen. Denn ich lebe von der Hoffnung, die du, Gott, mir schenkst, von dem Erbe, das du für mich bewahrst, von der Freude, die du, Gott, mir bereitest durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Ja, Gott, verwandelt hast du mich, wie neugeboren fühle ich mich. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel. Dieses Angebot gestalten evangelische und katholische Kirche im Wechsel. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Signalton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie lieber persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen. 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bleiben Sie behütet und getragen vom Segen des dreieinigen Gottes,